So, das Thema lautet Queer-Feminismus und Islam, eine feministische Kritik. Es kam im Vorfeld anscheinend zu Missverständnissen, dass ich eine queer-feministische Kritik am Islam üben wollte. Das würde beileibe nicht funktionieren. Und ich stelle euch einfach direkt mal meine Einleitung vor, also meine Gliederung generell. Der erste Teil besteht aus der Zusammenfassung einiger Events der letzten Jahre, sowohl im amerikanischen Feminismus als auch im deutschen, gerade im Queer-Feminismus, und wie man da eben die Connection zum Islam ziehen kann oder auch generell zu kulturrelativistischen Weltanschauungen. Der zweite Teil wird das Phänomen des Pinkwashing betrachten und das Buch Terrorist Assemblages. Dann stelle ich einige zentrale queer-feministische Konzepte vor, wobei man sich da jetzt, wobei es eben auch so ist, dass da auch durchaus Liberalfeminismus entlehnt ist, weil Queer- und Liberalfeminismus auch viele Schnittpunkte, viele ideologische Schnittpunkte teilen. Und zum Schluss beziehe ich mich auf das Kopftuch und die Burka als queer-feministische Statements und rückschließe da gerade eben auf die Thesen und auf die Konzepte, die ich im Kapitel davor eben geschlossen habe. So, also ich fange erst einmal an mit dem Slutwalk. 2012, also der Slutwalk steht eben in Verbindung mit dem, was in der Mädchenmannschaftsredaktion im Anschluss geschah. 2012 fand in Berlin der Slutwalk statt. Es kamen über 3500 Leute. Zur Erklärung für die, die nicht wissen, was der Slutwalk ist, der entstand 2011 in Kanada, als ein Polizist eben meinte, naja, wenn Frauen eben nicht belästigt werden wollen, dann sollten sie sich auch nicht wie Schlampen kleiden. Daraufhin kam es entsprechend weltweit in vielen Städten zu Protesten, die Frauen eben als Slutwalks bezeichneten. Und 2012 fand eben in Berlin ein solcher Slutwalk statt. Unter diesen über 3000 Demonstrierenden waren auch Mitglieder der Frauenrechtsgruppe Femen. Das ist eine Frauenrechtsgruppe, die sich in der Ukraine gegründet hat, die bei Demonstrationen in aller Regel oberkörperfrei mit Slogans beschriftet, teil auch sehr rabiat, sehr radikal demonstriert und sich dabei eben insbesondere auf den Islam und die Sexindustrie fokussiert. Mit dabei war auch Sana Ramadani, die vielleicht einigen ein Begriff ist, also Feministin, Islamkritikerin. Femen kamen diesmal obenrum komplett schwarz bemalt, was sie ja sonst nicht machen, und hatten eben auch ihre Gesichter im Rahmen dieser Komplettkörperbemalung bemalt und die Slogans diesmal auf Plakate gemalt. Das sorgte dann für einen großen Eklat innerhalb feministischer Kreise. Die Slutwalk-Veranstalterinnen mussten sich für diese Praxis rechtfertigen. Was war der Vorwurf? Also es fielen eben Aussagen wie, der Slutwalk hätte mit dieser Verhaltensweise eine ganz neue rassistische Qualität entwickelt, Zitat. Stein des Anstoßes war eben der Vorwurf, Femen hätten Blackfacing mit ihrer Bemalung imitiert. Das ist eine historische Theaterpraxis aus den USA, wo sich dann eben weiße, schwarze Farbe ins Gesicht malen und dann in der Regel sehr stereotypisierte Schwarze darstellen. Dazu möchte ich kurz aus Sana Ramadanis Buch zitieren, also ihre Sicht des Ganzen. Deshalb zogen wir uns am 15. September 2012 aus, bemalten Oberkörper und Gesicht mit Ausnahme der Augenpartie mit schwarzer Bodypainting-Farbe und marschierten beim Berliner Slutwalk gegen sexuelle Gewalt mit, gekleidet in aufgemalter Körperburka bzw. Niqab. Die Botschaft war eindeutig. Es war eine Solidaritätsbekundung mit muslimischen Frauen und sollte auf deren Probleme aufmerksam machen, die auf unseren Plakaten benannt waren. Fight for women's liberation from religious oppression, unveil women's right to unveil und there is a war on women. Kampf für die Befreiung der Frauen von religiöser Unterdrückung, enthüllt das Recht der Frauen, sich zu enthüllen und es gibt Krieg gegen Frauen. Genau. Zum völligen Auseinanderdriften der Mädchenmannschaftsredaktion, weil es eben keinen Konsens darüber gab, dass das nun wirklich Blackfacing war, kam es dann durch zwei Events auf der Fünfjahresfeier, also zum eben fünfjährigen Bestehen der Mädchenmannschaft. Zum einen gab es eine Podiumsdiskussion, auf der auch zwei Veranstalterinnen des Slutwalk waren, die sich entsprechend für die Vorgänge von Femen rechtfertigen mussten. Es ist hierbei nichts Genaues bekannt über Aussagen, die dort getroffen wurden. Die Veranstaltung eskalierte, so wie Mädchenmannschaft später in einem Statement bekannt gaben. Women of Color hätten den Raum verlassen und den Slutwalk-Veranstalterinnen wurde Rassismus vorgeworfen. Der zweite Grund für den Eklat war ein Workshop von der Journalistin Hanna Wettig. Hanna Wettig hat selber lange in Nahost gelebt oder in Ländern des Nahen Ostens, bereist auch regelmäßig den Nahen Osten und hat einen Workshop gehalten zu der Rolle von Frauen in der ägyptischen Revolution. Über die Vorgänge auf dem Workshop ist ebenfalls nichts bekannt. Kurze Zeit später hieß es dann aber in einem Statement der Medienmannschaft auf ihrem Blog: Unabhängig von dem Panel zeigt sich unsere geringe Awareness auch darin, dass wir einen Workshop durch eine Medienmannschaftskolumnistin zugelassen haben, in dem alleinig aus einer weißen Position über Frauen in der ägyptischen Revolution gesprochen wurde und nach Berichten die Diskussion sich fast ausschließlich um das Thema Kopftuch drehte. Keine von uns war in diesem Workshop anwesend und intervenierte. Einige weiß positionierte Autorinnen und Nadia aus dem Medienmannschaftsteam hatten den Workshop bereits im Vorfeld diskutiert, nachdem der erste Titelvorschlag der Referentin durch das Orga-Team abgelehnt worden war. Es hatte also auch in diesem Fall Bedenken gegeben, die nicht zu einstreitenden Aktionen geführt haben. Hierauf kam es dann eben zum endgültigen Split der Gründungsmitglieder, als Meredith Haft dann verkündete, es befremde sie, dass einer Medienmannschaftsbloggerin personelle Konsequenzen angedroht worden seien, weil sie als Weiße einen Workshop über Frauen in den arabischen Revolten gehalten hat. Genau. Dann kommen wir zu der Hashtag-Kampagne Ausnahmslos. Die organisierte sich nach den Vorfällen in Köln in der Silvesternacht 2015. Und hierbei kam ein Kollektiv an jungen Bloggerinnen, Autoren und Netzaktivistinnen zusammen, viele davon eben aus dem Dunstkreis von Missy und eben teilweise auch Medienmannschaft, zum Beispiel Kübra Gümüşsay, Anne Wiezurek, Stefanie Lohaus, Emine Aslan etc., die sich eben in ihrer eigenen Wortwahl zufolge ausnahmslos sowohl gegen Sexismus als auch Rassismus einsetzen wollten. Hierbei der Wortlaut von ihrer Homepage: Sexualisierte Gewalt darf nicht nur dann thematisiert werden, wenn die Täter die vermeintlich anderen sind, die muslimischen, arabischen, schwarzen oder nordafrikanischen Männer, kurzum all jene, die rechte PopulistInnen als nicht deutsch verstehen. Sie darf auch nicht nur dann Aufmerksamkeit finden, wenn die Opfer vermeintlich weiße Cis-Frauen sind. Im Rahmen der Silvesternacht erschienen dann viele Artikel, also gerade eben von queer-feministischer Seite, die dieses Ereignis mit anderen Events wie Karneval oder dem Oktoberfest verglichen. Wiezurek und Lohaus sagten dann oder schrieben in einem Artikel für die Weiß letztes Jahr: Bei allen Großereignissen wie etwa dem Oktoberfest und dem Karneval kommt es immer wieder zu sexuellen Übergriffen und auch Vergewaltigungen. Dann weiterhin sagten sie noch, dass es wohl auf dem Oktoberfest das Jahr davor 10 Vergewaltigungen zur Anzeige gebracht wurden. Die Dunkelziffer würde aber auf 200 geschätzt werden. Beide Zahlen werden von der Münchner Polizei dementiert. Die ARD-Journalistin Anna-Mareike Krause schrieb: Wenn sexuelle Gewalt etwas mit herkunftsbedingten Männlichkeitsnormen zu tun hat, dann hätte ich ein paar Fragen zum Oktoberfest. Also eben wieder dieselbe, dass es in dieselbe Kerbe geschlagen wird. Im selben Jahr meldete sich auch nochmal Anne Wiezurek zu Wort und twitterte: Es ist 2016 und wir reden immer noch über sexualisierte Gewalt. Und sie ist immer noch normal und sie ist immer noch da. Was jetzt neu ist, ist, dass den Betroffenen geglaubt wird. Hier anhand dieses Zitates sieht man eben, dass die Verbindung so hergestellt wird, dass die sexuelle Gewalt sich jetzt im selben Rahmen fortsetzt. Also dass jetzt das einzige Novum eben wäre, dass den Frauen geglaubt wird, aber dass eben ein Kontinuum besteht. Also dass es jetzt eben nicht zu einem Übermaß an sexueller Gewalt in dem Sinne gekommen wäre, nicht zu anderen Proportionen, nicht zu einer anderen Qualität oder Quantität. Das ist eine Einschätzung, die ich nicht teile. Es wird eben von der Seite dieser Feministinnen versäumt zu erwähnen, dass dieses Event sich eben in Kernpunkten eben doch vom Oktoberfest unterscheidet. Insofern eben, als das erwiesen ist, dass sich große Männergruppen gezielt verabredet hatten. Und dass eben in sehr großen Männergruppen gezielt Frauen eingekreist wurden, beschimpft, belästigt und angefasst wurden. Das ist weder qualitativ noch quantitativ mit dem Oktoberfest, mit dem Karneval oder mit sonst einem deutschen Großereignis und auch nicht mit dem Fußballstadion oder Ähnlichem vergleichbar. Genau. Woran die Vorgänge eher erinnern, wenn man schon einen Vergleich ziehen möchte, wäre dann eher zum ägyptischen Tahrirplatz nach dem arabischen Frühling, als eben in ähnlicher Art und Weise, also in einer ähnlichen Vorgehensweise, Frauen umzingelt, beschimpft und misshandelt wurden. In den ganzen queer-feministischen Debatten wird eben, wie bei dieser Ausnahmslos-Kampagne betont, dass die Hautfarbe keinen Anlass geben dürfe, Männer strenger zu verurteilen. Wohl aber hat sich eben der Trend daraus kristallisiert, weiße Männer als das größte Problem zu benennen. Hier kommen dann oft noch Attribute wie cis, hetero und alt hinzu. In der von Anne Wiczorek initiierten Aufschrei-Kampagne ein paar Jahre davor, als die eben zur Sichtbarmachung von Alltagssexismus diente, gilt als der ja unfreiwillige Initiator Rainer Brüderle, der zur Journalistin Laura Himmelreich gesagt hätte, als sie sagte, dass sie aus München kommt, sie würde einen Dirndl gut ausfüllen können. Dass er ein weißer Mann ist, wurde auch im Rahmen dessen häufig thematisiert, also eben sowohl in Artikeln als auch in Hashtags. Und um mal ein paar Beispiele eben dessen aufzuzeigen, habe ich einige Zitate zusammengestellt. Also es gibt viele dieser Zitate, das ist jetzt nichts zu Exzeptionelles. Mirna Funk, Journalistin, sagte auf Edition F in einem Interview, also sie wurde gefragt, was müssen wir jetzt bewegen, damit die Zukunft sich für alle in eine positive Richtung wendet. Sie sagt, natürlich als Scherz, wir müssen eine feministische Terrorgruppe gründen und die alten weißen Männer aus dem Weg schaffen. 2016 wird in der Süddeutschen Zeitung getitelt Weiß-männlich gefährlich über fehlende Diversity in Chefetagen. Laurie Penny schreibt 2013, I am infuriated by white men stirring up anti-Muslim prejudice to derail debate on Western sexism. Und Lena Dunham sagt schon 2012, white men are a problem. Straight white men are a big problem. It's high time for straight white men to step back and let other people do it. Genau, dass sich eben nicht nur auf weiße Männer, sondern auch mal auf weiße Frauen konzentriert wird, beweist sich dann nach der Trump-Wahl, als Hengame Yagobifara 2017 in der Taz den Artikel Trust No White Bitch veröffentlicht. Sie schreibt darin, hätte es so etwas wie eine feministische Schwesternschaft je gegeben, haben sie diese verraten, da sie sich lieber einem wütenden weißen Mann unterordnen als einer, wenn auch fragwürdigen weißen Frau. Das Misstrauen gegenüber weißen Frauen hat sich bewährt. Ihnen ist intersektionaler Feminismus scheißegal. Lieber machen sie sich zu Komplizinnen von Vergewaltigungskultur als von jenen Menschen, die ebenfalls von weißen Männern unterdrückt werden. Genau. Dann das dritte Event in dieser Reihe, das auch soweit aktuellste. Linda Sasur und ihre Rolle im Women's March im Januar 2017. Bei der Amtseinführung Trumps kam es, wie man sehr wahrscheinlich überall medial mitbekommen hat, zu US-weiten Protestmärschen in Millionenhöhe. In Washington versammelten sich 500.000 Leute, überwiegend Frauen, um eben gegen Trumps Misogynie, auch gegen seinen Rassismus zu protestieren. Als Hauptorganisatorinnen lassen sich dabei vier Frauen ausmachen. Eine von ihnen ist Linda Sasur. Das ist diese junge Dame. Sie versteht sich als eine antirassistische, feministische Aktivistin und Bürgerrechtlerin. Ihr Schwerpunkt liegt hierbei unter anderem auch auf ihrem Engagement für Muslime. Aber sie unterstützt auch antizionistische Initiativen wie den BDS, der für die wirtschaftliche und kulturelle Isolierung Israels in der Weltgemeinschaft wirbt. Ihre Verbindungen sind eben auch durchaus erweiterter Art, also die reichen bis ins Weiße Haus, wo sie von Obama als Botschafterin der Kampagne Champion of Change berufen wird. Sie hat Verwandte, die enge Beziehungen zu Hamas haben, streitet aber auch ab, der Hamas nahezustehen. Direkt nach dem Anschlag, der das Jahr davor auf einen LGBTQ-Nachtclub in Orlando verübt worden war, durch Omar Mateen, bei dem 50 Menschen starben, solidarisiert sie sich im Namen ihrer Organisation, ihrer muslimischen Rechtsorganisation mit der LGBTQ-Community. Sie erinnert dabei an den gemeinsamen Kampf mit Muslimen für Reformen der Polizei, also innerhalb der Polizei, Einwanderungs-Anti-Mobbing-Gesetze sowie die Stärkung des Rechts auf Selbstbestimmung der Palästinenser. In all diesen Anliegen würde man denselben Gegnern gegenüberstehen, die die Rechte von Minderheiten einzuschränken versuchen. Und das ist jetzt durchaus ein wenig wegweisend auch für den restlichen Vortrag, dass sie eben die LGBTQ-Community quasi in einem Wisch mit der muslimischen Community, mit der arabischen Community benennt. Auf dem Women's March hielt sie selber zwar auch eine Rede, bemerkenswerter in dem Sinne waren aber die Bilder junger Frauen. die sich US-Flaggen als Hijab um den Kopf gewickelt haben. Als Zeichen für den feministischen und antirassistischen Widerstand gegen Donald Trump und dessen migrantenfeindliche Agenda, genauso wie eben als Solidaritätsbekundung für Muslime, gerade auch für kopftuchtragende Muslime. Im Vorfeld waren auch Plakate zum Women's March erschienen, um die Veranstaltung zu bewerben. Einer von ihnen bildete eben eine Muslima mit genau einem solchen Kopftuch ab. Eben einmal quasi hier der Mix aus Tradition, also das Kopftuch, eben das Symbol ihres Glaubens, aber eben auch als Zeichen der Identifikation mit den USA und den demokratisch-freiheitlichen Werten, eben ein Hijab in US-Flaggenform. Genau. Dass Linda Sasur tiefe Verbindungen zur islamischen Community, zu gewissen islamischen Werten hegt, zeigt sie auch in ihrem Twitter-Account. Da schreibt sie dann: 10 weeks of paid maternity leave in Saudi Arabia, yes, paid. And you are worrying about women driving, puts us to shame. Dann twittert sie noch: You'll know when you're living under Sharia law, if suddenly all your loans and credit cards become interest-free. Sounds nice, doesn't it? Und zum Schluss noch ein Tweet über die Ex-Muslima Ayan Hirsi Ali, die eben eine islamkritische Position einnimmt. Ich weiß jetzt eben nicht, was in dem Rahmen vorgefallen war, aber auf jeden Fall, Ayan Hirsi Ali, she's asking for an ass-whipping. I wish I could take their vagina away. They don't deserve to be women. Hierbei ist jetzt ein wenig, also man, es ist jetzt nicht ganz sicher, wie man es deuten kann, aber es ist eigentlich sehr bekannt, dass Hirsi Ali genital verstümmelt wurde als kleines Mädchen. Und in dem Zusammenhang eine solche Formulierung zu wählen, kann man bestenfalls unbedacht, aber im schlimmsten Fall ja berechnend finden. So, dann kommen wir zum Phänomen des Pinkwashing. Pinkwashing wurde vor ungefähr 7 Jahren ja quasi mainstreamfähig, als die Queer-Theoretikerin Jasbir Pua 2010, ja eben vor 7 Jahren, in der britischen Tageszeitung The Guardian Israel eines homosexuellen Propagandakriegs beschuldigte. Das heißt also, sie wirft Israel vor, dass Israel sich mit einer liberalen Haltung gegenüber Homosexuellen brüstet, um damit von der Unterdrückung gegenüber den Palästinensern abzulenken. Hierzu würden entsprechend massig Marketingmaßnahmen eingeleitet werden, auch eben um Touristen anzulocken und sich als demokratischen Hafen eben umzingelt von der Barbarei ja darzustellen. Dies sei eben auch eine Maßnahme, damit die Besatzungspolitik nicht mehr so thematisiert würde. Ein weiterer Begriff entstand im Rahmen des Pinkwashing-Begriffes, das war Homonationalismus. Homonationalismus als ebenfalls von Pua geprägter Begriff besagt dabei, die Kritik an der Homophobie in islamischen Ländern habe kulturalistische, ja auch koloniale Züge und gehe mit einer Abwertung islamischer Gesellschaften einher. Das heißt also, sie ziele in Wahrheit gar nicht auf die Homophobie ab, sondern vielmehr auf die Herkunft dieser Leute, die der Homophobie beschuldigt werden. Mit dem Bild von einem homophoben Islam gehe ja auch eine Verschärfung des Sicherheitsapparates in Israel einher, denn die Errungenschaften, die dort für Homosexuelle erreicht wurden, dürften ja nicht gefährdet werden und müssten eben mit Gewalt auch verteidigt werden. So würden dann, so werden dann simple Feindbilder im David- und Goliath-Stil geschaffen, die dann eben auch entsprechend durch antiimperialistische Weltbilder ersetzt werden, die dann gerade auch in den Schriften einer Judith Butler aufgehen, die die Hamas und Hisbollah, also rein deskriptiv, ganz wertfrei, als linke Antagonisten zu Israel beschreibt. Hierzu habe ich ein Zitat aus der Jungle World letztes Jahr, das das Ganze sehr treffend zusammenfasst. Statt sich zuerst mit den Minderheiten innerhalb der Minderheiten zu solidarisieren, die als Frauenrechtlerinnen, Linke, Intellektuelle, Homosexuelle, Atheisten und Menschenrechtler oft unter Lebensgefahr das Regelwerk ihrer Zwangskollektive in Frage stellen, werden immaterielle Güter wie Tradition, Kultur und Religion unter einen Artenschutz gestellt, der jegliche Aneignung und Kritik delegitimiert. Genau. Da ich vorhin schon über Jasbir Pua gesprochen hatte, sie ist eben eine Queer-Theoretikerin in den USA, Dozentin, die vor einigen Jahren ein Buch namens Terrorist Assemblages geschrieben hat, das entsprechend ganz gut auch im Pinkwashing-Konzept aufgeht. Sie beschreibt dabei, dass die Integration von Schwulen und Lesben in der Mehrheitsgesellschaft gerade dort geglückt sei, wo Schwule und Lesben eben weiß sind, wo sie bürgerlich leben, wo sie eben gut integriert seien. Sie spricht dabei analog zu Heteronormativität von einer Homonormativität, wobei das eben weiterhin die ausschließen würde, die eben keine weißen Mittelklasse-Schwulen oder Lesben seien. Als Queers würden für Pua jetzt auch die gelten, die wegen ihrer Sexualität vom Mainstream abweichen. Und das können dann also eben auch die sein, die ihre Sexualität unterdrücken. Und das wären dann Muslime. Queers galten eben lange als perverse Abweichler, gerade eben Anfang oder ja in den 80ern galten sie eben als Abweichler, als Leute, die sich eben nicht fortpflanzen, die eben kein reproduktives Potenzial haben, die heterosexuellen Traditionen nicht gerecht werden. Und mit der zunehmenden Akzeptanz dieser Leute, gerade eben auch als Konsumentengruppen, konnten ja etliche Teile von ihnen in diese Mehrheitsgesellschaft integriert werden. Sie sind keine Störfaktoren mehr, sie sind nicht mehr abweichlerisch. Und umso besser oder umso stärker wurde das durch den 11. September katalysiert, da es nun eben ein gemeinsames Feindbild gäbe, nämlich den homophoben Moslem. Muslime sind nun diejenigen, die als krank, sexuell abwegig, pervers gelten und auch todbringend gelten. Alles Eigenschaften, mit denen man eben auch Queers früher belegt hätte. Oder eben teilweise auch jetzt noch belegt. Diese Integration in westliche Mehrheitsgesellschaften ermöglicht es nun, dass man eben die Völker abwertet, die man nicht als zivilisiert, sondern als barbarisch betrachtet. Das ermöglicht es dann ideologisch auch, dass Pua Selbstmordattentäter als subversive Störer der westlichen Ordnung und Normalität ansieht, mit dem Verweis darauf, dass ja durch US-Antiimperialismus sowieso viel mehr Leute stürmen. In derselben Tradition bleiben dann auch Queer-Feministinnen, die die Transfeindlichkeit des Iran für seine vielen Geschlechtsangleichungs-OPs loben, dabei aber einfach geflissentlich unter den Tisch fallen lassen, dass diese Offenheit einfach auf Homophobie beruht und eben für viele Homosexuelle, falls diese OP nicht durchgeführt wird, also falls sie eben nicht zu Frauen transistieren oder eben zu Männern, den Tod bedeuten kann. Hierzu habe ich ein Zitat von auch wieder Hengame Yagobifara von letztem Jahr, die eben auch einen Artikel über das Massaker in Orlando geschrieben hat. Denn Homo- und Transfeindlichkeit sind Gewaltstrukturen, die von Kolonialisierenden in die restliche Welt getragen und manifestiert wurden. Also das heißt, dass die Homo- und Transfeindlichkeit in der islamischen Community, wenn sie denn besteht, auf den Westen zurückfällt. Also das wäre dann zum Thema Terrorist Assemblages. Dann komme ich jetzt zum dritten Teil quasi, also eben zum Teil der theoretischen Konzepte. Wie man eben zusammengefasst erstmal benennen kann, besteht mindestens ein gewisses Verständnis, wenn nicht auch gar eine Sympathie für den Islam, beziehungsweise die als Kollektive verstandenen Völker, die in islamisch geprägten Ländern leben. Sie halten eben her als Symbol für das Andersartige, das Unterdrückte, die Widerstandskämpfer gegen die Kolonialen, gegen die imperialistischen Mächte. Es stellt hierbei kein Problem dar, für den Queer-Feminismus sich beim Sexismus weißer Männer auf deren Hautfarbe zu beziehen. Wohl aber werden allerlei mentale Verrenkungen und Inkonsequenzen praktiziert, damit kulturspezifische Sozialisierung mit dem Sexismus gerade arabischer Männer gar nichts mehr zu tun hat. Hier ist die Hautfarbe nun plötzlich kein Thema mehr und alles ist genau derselbe sexistische Einheitsbrei. Die Frage, die sich stellt, ist, findet man die Anlagen für diesen doppelten Standard, für diese Affinität eben zum Islam, zu islamischen Strukturen beziehungsweise der ihm zugehörigen Kollektive bereits in den Grundlagen des Queer-Feminismus? Hierzu werde ich dann eben einige zentrale Konzepte erläutern, die sich eben, wie gesagt, teilweise auch mit Liberalfeminismus überschneiden. Zunächst mal stelle ich das Konzept der Intersektionalität kurz vor. Ende der 1980er Jahre benutzte die amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw zum ersten Mal den Begriff oder eben ja zum ersten Mal in feministischen Kontexten den Begriff Intersectionality oder auch Intersectional Analysis. Damit machte Crenshaw deutlich, dass die Einstellungspolitiken in US-amerikanischen Firmen entweder schwarzen Männern oder weißen Frauen zugutekommen, aber eben nicht schwarzen Frauen. Das sieht sie darin bestätigt, dass schwarze Frauen, wenn in großen Firmen Massenentlassungen anstehen, dass schwarze Frauen eben überproportional häufig gekündigt wird. Genau, und im Laufe der Jahrzehnte, also Intersektionalität war zuerst ein Konzept, das sich auf Hautfarbe und auf Geschlecht bezog. Im Laufe der Jahrzehnte kommen eben weitere Unterdrückungsachsen hinzu. Das sind dann Faktoren wie Alter, Geschlechtsidentität, also ob man sich eben mit dem Geschlecht identifiziert, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, ob Behinderungen bestehen, sozioökonomischer Hintergrund etc. Für diese Unterdrückungsachsen gibt es in dem Sinne, keine Grenze nach oben. Also diese Achsen können beliebig erweitert werden. Critical Whiteness wiederum, oder da, wo es um akademische Publikationen geht, kritische Weißseinsforschung, ist ein ursprünglich in den USA entwickelter Ansatz antirassistischer Analyse, der insbesondere die unmarkierte Position, also im Hinblick auf die Dimension Rassismus, die weiße Position fokussiert. Die weiße Position ist dabei eben mit weißen Privilegien ausgestattet, die nicht weiße entsprechend also nicht. Rassismus wird dabei definiert als die Mischung aus Vorurteil und Macht, also Prejudice and Power. Das heißt, People of Color können in dieser Vorstellung weder rassistisch sein, noch Rassismus ausüben, da sie zwar Vorurteile haben können, aber nicht über die Macht verfügen, über die Privilegien verfügen, diesen Rassismus institutionell auszuleben. Rassismus im Sinne der Critical Whiteness konstituiert sich hierbei in der White Supremacy, also eben in der weißen Überherrschaft. Das heißt, und das ist jetzt auch wirklich der Kern, mit dem schon vieles steht und fällt, Weiß zielt dabei nicht vorgeblich auf die Hautfarbe ab, sondern soll eben eine soziale Positionierung bezeichnen. Weswegen es auch üblicherweise kursiv gesetzt wird, um eben die soziale Konstruiertheit dieses Begriffes darzustellen. Hierzu habe ich ein Zitat. Auch wieder von Jacobi Fara, 2015. Tja, nun, dass ich Rassismen erfahre, muss ich nicht detailreich schildern. Und ich werde auch nicht lange erklären, dass Hautfarbe nicht die Komponente ist, die dich of color macht. Menschen über körperliche Merkmale zu rassifizieren, ist auch ein Teil von rassistischen Strukturen. Das heißt also, diese weiße Position oder auch die Position des, was als weißes Establishment verstanden wird, definiert dabei die Spitze einer entlang der Machtachse Rassismus eindimensionalen Hierarchie sozial konstruierter Gruppen. Dieser Sprechort ist eben der Fixpunkt der Achse, von dem aus der Rassismus hergestellt wird, der auch nur abwärts ausgeübt werden kann, also eben nur in eine Richtung. Das erlaubt dann entsprechend keine Analyse von Antisemitismus, weil Antisemitismus im Gegensatz zu Rassismus eine Form des Weltbildes ist, die sich gegen ein Höheres richtet, also gegen etwas, das man nicht begreift, das man für sehr mächtig hält und von dem man denkt, dass es die Welt lenkt, dass es die Welt beeinflusst und man einfach nichts dagegen machen kann. Genau. Und es erlaubt eben keine Analyse von Antisemitismus. Das Weltbild ist das eines homogenen Zwangskollektivs, das gegen eine übermächtige Gruppe kämpft. Damit dieses homogene Zwangskollektiv aber eben auch aufgeht, das gegen diese besser gestellte Gruppe kämpft, müssen diejenigen aus dem Kollektiv ausgeschlossen werden, die sich mit dem Weltbild des Kollektivs nicht identifizieren. Das kann dann entweder bedeuten, den Status als POC aberkannt zu kriegen oder aber als Verräter innerhalb der eigenen Reihen gebrandmarkt zu werden, so wie vor einigen Jahren Kübra Gümüşsay Neçla Kelek als Haustürkin bezeichnete, analog zu Malcolm X Ausdruck House Negroes, derjenigen Sklaven, die keine Feldarbeit verrichteten, die im Haus arbeiteten, die besser gestellt waren und die oftmals überhaupt nicht für den Abolitionismus waren, für die Abschaffung der Sklaverei. Neçla Kelek, eine kurze Erklärung, ist eben eine islamkritische Journalistin, die die Queer-Feministinnen in Deutschland eher diametral gegenübersteht. Das alles führt letztendlich dazu, dass es keine Trennschärfe in dem Sinne zwischen Muslimen und zwischen People of Color besteht. Es können auch hellhäutige Muslime als POC gelten, da sie eben mitkollektiviert werden als diejenigen, die vom White Establishment unterdrückt werden. Intersektionaler Feminismus arbeitet hierbei mit ähnlichen Ausschlussmechanismen, wo man eben eine oder mehrere Unterdrückungsachsen von Anhängerinnen dieses Feminismus verletzt sieht. Diejenigen Frauen werden dann analog zum White Establishment interessanterweise White Feminists genannt. So kann es sich dann ausgehen, dass selbst eine Bell Hooks, die eben gerade sich als schwarze Feministin profiliert hat, auch als White Feminist bezeichnet wird, was auch schon geschehen ist. Genauso wie eine Chimamanda Adichie, die vor wenigen Wochen herausstellte, dass Transfrauen andere Sozialisierungserfahrungen machen als Cis-Frauen. Als weiteres Beispiel kann auch die schwarze Zionistin Chloe Simone Valdery dienen, die der Black Lives Matter Bewegung und deren antisemitischen Auswüchsen kritisch gegenübersteht. Sie kann entsprechend den Maßstäben, die Critical Whiteness und intersektionaler Feminismus an sie legen, nicht gerecht werden, da sie sich dieser Rassismusanalyse, die die Critical Whiteness aufstellt, eben entzieht. Sie wäre wahrscheinlich von Malcolm X auch als House Negro benannt worden. Das führt dann dazu, dass intersektionaler Feminismus oft gerade denjenigen nicht gerecht wird, die universelle, unverhandelbare, also nicht an Kultur gebundene Frauenrechte fordern, ohne dabei Rücksicht zu nehmen auf die Forderungen des Kollektivs, von dem sie sich gelöst haben. Dieser Feminismus ignoriert dann beispielsweise Ex-Muslime, die patriarchale Unterdrückungsmechanismen in ihren Communities anprangern, um sich nicht des Rassismus schuldig zu machen. Es betrifft eben dabei immer den Verrat gegen das als marginalisiert betrachtete Kollektiv, welche eben die Unfähigkeit vorliegt, die Unterdrückung in diesen Kollektiven überhaupt zu benennen bzw. zu analysieren. Man kennt nur die Unterdrückung, die einem von Weißen aufoktroyiert wird. Als Beispiel sei dann auch der Fall des schwulen Deutsch-Libanesen Nasser El Ahmad genannt, der illustriert, was passiert, wenn die in der Critical Whiteness verankerten Dogmen offen zutage treten. Der junge Mann hatte letztes Jahr zu einer Großdemonstration für das universelle Recht auf sexuelle Selbstbestimmung aufgerufen, und zwar damals durch seinen ehemaligen Wohnbezirk in Berlin-Neukölln. Ziel war es eben, den Protest gegen diese erlittene homophobe patriarchale Gewalt im Namen der Ehre an den Ort des Geschehens zu tragen, wo ihm diese Vorfälle, ergangen sind. Also El Ahmads Familie hatte ihn nach seinem Outing mehrfach misshandelt, Mord bedroht, schließlich auch versucht, ihn in den Libanon zu entführen und ihm dort eine arrangierte, dann natürlich heterosexuelle Ehe aufzuzwingen. Da es sich eben bei El Ahmad nach Lesart besagter antirassistischen queerpolitischen Kreise um eine von Gewalt betroffene Person of Color handelt, die zu breiter Solidarisierung aufrief, hätte man eigentlich diese Solidarisierung auch erwarten können. Was stattdessen passierte, war, dass sich in Social Media vielfach auch von ihm distanziert wurde, mit der Begründung, warum man denn ausgerechnet durch vermeintlich besonders sensible Bezirke wie Neukölln, Zitat, mit vielen Moscheen, People of Color, schwarzen Personen und von Klassismus betroffenen Menschen ziehen müsse. Man echauffierte sich über eine angeblich weißdominierte Zusammensetzung dieser Demonstration und deren verdeckt mitagitierende antimuslimische Stigmatisierung des Bezirks als homophob. Durchaus bestehen hier eben die Parallelen zum Pinkwashing eben da, wo es als Rassismus ausgemacht wird, die Homophobie von People of Color zu benennen. Wenn nämlich bereits Sprechakte Herrschaft und Macht konstituieren, dann kann natürlich auch die Bezeichnung von den desolaten Zuständen der Minderheitenrechte bereits einen antimuslimisch-rassistischen Diskurs stärken. Genau. Dann komme ich zum Konzept der Choice. Choice, also eben quasi die Freiheit zu tun, was man möchte, Selbstbestimmung. In den letzten Jahrzehnten, als Feminismus der dritten Welle zunehmend populärer wurde, gerade auch popkulturell, kommerziell ausgeschlachtet wurde, sich gewissen Marktlogiken auch unterwarf, verschob sich die Betonung weg von politisch-kollektiven Handlungen hin zu einem individualistischen Fokus auf Empowerment, auf Selbstermächtigung und dem selbstbestimmten Treffen von Entscheidungen. Hierbei zu kurz kam oft, dass bestimmte gesellschaftliche, soziale und ökonomische Kontexte bestimmte Entscheidungen deutlich wahrscheinlicher machen als andere. Ins Zentrum dieses Feminismus rücken dann stärker westliche Frauen, deren Handlungsspielräume natürlich nochmal deutlich größer sind als die von Frauen, die dann oberflächlich betrachtet eventuell dasselbe tun mögen, wie zum Beispiel der Prostitution nachgehen, aber die hierbei oft wegen äußerer Zwänge keine andere Wahl haben. Gesamtgesellschaftliche, globale Analysen, wieso bzw. nur oder fast nur Frauen gewisse Entscheidungen treffen, werden vernachlässigt zugunsten eben einer Narrative der Selbstbestimmung, deren letztes Wort quasi ist, Feminismus ist das zu tun, was man möchte. Selbstverständlich war dann auch im Feminismus vor der dritten Welle Selbstbestimmung, auch gerade ausgehend von der Debatte um Reproduktionsrechte, ein enorm hohes, ein sehr zentrales Gut. Entscheidungen werden aber stärker in Kontexte wie eben, wurden eben stärker in Kontexte wie innere, wie äußere Zwänge aufgeteilt und analysiert, mit der Feststellung, dass Frauen eben oftmals andere Handlungsspielräume ermöglicht werden als Männern. Das werde ich dann auch gleich verstärkt im letzten Teil illustrieren. Hierbei habe ich dann auch ein Zitat von Stefanie Lohaus über Alice Schwarzer. Also sie, Alice Schwarzer, verfolgt eben einen sehr universalistischen Feminismus, wo sie ansagt, wie Frauen sich verhalten sollen. Und mein Ansatz ist eher, Frauen zu ermächtigen, eigene Entscheidungen zu treffen, freiwillig. So. Dann als das letzte Konzept habe ich das Konzept von Sprechort. Was ist mit Sprechort gemeint? Also als zentraler Ausgangspunkt für queer-feministische Debatten gilt eben gemeinhin das, was man als Sprechort bezeichnet. Der Sprechort drückt dabei eben keinen geografischen Ort aus, sondern eben die eigene gesellschaftliche Positionierung, von der aus man Aussagen tätigt. Für den Sprechort relevant sind dabei insbesondere Geschlechtsidentität, Ethnie, sozioökonomischer Hintergrund, aber je nachdem, wie weit das Ganze geht, auch Bildung, Alter, eventuelle Behinderungen etc. Und ausgehend von diesem Sprechort werden oftmals Sprecherhierarchien ausgemacht, was dann in aller Regel bedeutet, dass entweder die meiste Sprechzeit haben, die als am meisten marginalisiert gelten, oder gerade die Sprechzeit kriegen, die als betroffen von dem gelten, was gerade thematisiert wird. Das heißt also, dass man dann teilweise, oder dass es eben oft so läuft, dass man wirklich betroffen sein muss, um diese Redezeit überhaupt zu kriegen. Aus dieser Perspektive ergibt es dann natürlich eben auch Sinn, wenn, wie die vormals erwähnte Hannah Wettig, keinen Workshop zur Rolle ägyptischer Frauen in der Revolution abhalten kann, obwohl sie eben lange im Nahostraum gelebt hat. So einschränkend für pluralistische Debatten dieses Konzept jetzt schon gelten kann, wird es auch noch verengt dadurch, dass es oftmals einen idealtypischen Betroffenen gibt. Das heißt also, ein von Rassismus idealtypischer Betroffener muss in queer-feministischen Kreisen die weiße Mehrheitsgesellschaft als Unterdrücker ausmachen. Spricht er von Rassismus, Homophobie, ähnlichen regressiven Ideologien in der eigenen Community, so kann ihn das tatsächlich die Stimme kosten. Gern gesehen sind eben insbesondere Sprecher, die die eigene als unterdrückt geltende Community affirmieren und ihre Selbstbestimmtheit in dieser Community auch betonen. Das heißt also, es ist eben bemerkenswert, dass gleiche Handlungen bei verschiedenen Sprechorten völlig unterschiedlich bewertet werden können. Dazu habe ich ein sehr einschlägiges Zitat von einem Anschlägerartikel vor einigen Jahren von Jagobi Farah 2015. Eine Freundin von mir hat Hausverbot in diversen linken Räumen, weil sie sich als Muslima mit ihren Brüdern und Schwestern in Palästina solidarisiert und das durch das Tragen einer Kufia sichtbar macht. Eine Kufia, auch bekannt als Palituch, sei ein Symbol des Antisemitismus, so der Vorwurf. Das stimmt mitunter auch. Zum Beispiel, wenn Nazis sie sich aneignen und tragen. Dann ist das sogar sehr einschlägig antisemitisch. Aber sie ist kein Fascho, sondern eine muslimische Frau of color, die alles andere als antisemitisch ist. Die Kompetenz zu differenzieren fehlt allerdings vielen weißen Linken, insbesondere Antideutschen. Das Palituch wird also je nachdem gedeutet, wer es trägt. Es ist ein Symbol des Widerstandskampfes, wenn von Muslimen getragen, aber ein antisemitisches Accessoire, wenn Nazis sie trügen. Was hier in dieser Analyse völlig flöten geht, ist die Tatsache, dass es große ideologische Schnittmengen gibt beim Vernichtungsantisemitismus von islamischer wie von nationalsozialistischer Seite. In den letzten Jahren gab es dabei immer wieder gerade auf Demonstrationen auch Zweckbündnisse zwischen muslimisch-migrantischen und deutsch-nicht-muslimischen Antisemiten. Letztere können sich dabei sowohl links- wie auch rechtspolitisch positionieren. Also selbstverständlich gibt es auch linken Antisemitismus, aber das muss jetzt hier auch nicht weiter erläutert werden. Das Problem mit dieser Sprechortpolitik liegt eben kurzum hier drin, dass Debatten mit Verpflichtung, den Sprechort kundzutun, einfach erstmal zu einer Offenlegung der eigenen Person zwingen. Es reicht auch nicht, alles offenlegen, um mitdebattieren zu können. Der Sprechort muss dann eben zur Debatte insofern passen, als dass diese Betroffenheitsperspektive vorlegen muss. Das artet dann eben teilweise in einen wirklich Wettbewerber aus, wer jetzt am meisten betroffen bzw. unterdrückt ist, ergo am meisten Sprechzeit für sich beantragen kann. Das impliziert auch weiterhin, und das ist jetzt der springende Punkt, dass Betroffene wohl auch Experten für die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge sein müssen, in denen ihre Betroffenheit eingebettet ist. Das ist eben nicht immer der Fall. Und so ist es dann so, dass politische Debatten oft eher zu einer Art, um es etwas polemisch zu sagen, therapeutischen Rederunde verkommen, wo die Betroffenen sich dann entsprechend äußern. Aber diese Vorgehensweise ist einfach verunmöglicht, universelle Statements und Ziele zu äußern, gerade bei der für Feminismus zentralen Frage, was denn Frauenbefreiung überhaupt noch über alle tun, was sie wollen, hinaus bedeuten kann, wenn eben für alle Betroffenen Freiheit etwas anderes ist und eine über Ethnien und Religion hinausgehende Formulierung schon als paternalisierend gelten würde. Solche universalistischen Ansätze werden dann oft als dieser White Feminism gelabelt. Genau. So, dann komme ich jetzt zum letzten Teil, zum Kopftuchteil bzw. Kopftuch Burka als eben als feministische Umdeutung. Hier habe ich jetzt einige Zitate ausgewählt, die ich dann entsprechend analysieren werde oder die ich entsprechend, man kann es vielleicht ja sagen, zerlegen werde. Da habe ich ein Zitat von, auch wieder von Yagobi Farah. In einer antimuslimisch-rassistischen Gesellschaft bleibt die Sichtbarkeit als Muslimin ein Widerstandskampf, eine bewusste Ablehnung der Assimilation an die christliche Dominanzkultur. Also eben das Kopftuch als antirassistisches Statement, Statement der Solidarität. Wie beim Women's March vorhin geschildert, wird insbesondere seit der Präsidentschaft Trumps das Kopftuch zum Zeichen des Widerstandes gegen den Sexismus des weißen Mannes stilisiert. Dies geschieht dann eben ausschließlich durch westliche Feministinnen oder im Westen aufgewachsene Feministinnen, die keinen legislativen Zwängen unterliegen, das Kopftuch zu tragen. Für sie ist es eine Absage an Trumps antimuslimisches Ressentiment. Was hierbei aber völlig aus dem Blick gerät, ist, dass eben auch in Trumps Amerika alle Frauen diese Entscheidung selbst treffen können, ohne Angst vor staatlichen Sanktionen, ob sie ein Kopftuch tragen oder nicht. Der globale Großteil der Frauen, die sich eben verschleiern, hat diese Auswahl nicht. Ein Kopftuch kann einfach nicht ein Widerstandssymbol sein, sondern gerade im Gegenteil, da wo es nicht erzwungen wird, auch implizite Zustimmung zu Geschlechterapartheid bedeuten. Es gibt andere Wege, sich mit Muslimen zu solidarisieren, gerade eben mit denen, die nicht als im Westen aufgewachsene Postergirls für den Islam und die islamische Bedeckung werben. Das nächste Zitat, das ist jetzt ein kurzes, das habe ich jetzt auch nicht auf Folie, weil es ein bisschen länger ist. Also es ist ein Interview mit der oder mit einem Mitglied der Ahmadiyya-Gemeinde in Deutschland. Mariam Hübsch heißt sie. Sie hat einen Moslem geheiratet und ist konvertiert. Und sie wird entsprechend interviewt. Die erste Frage lautet: Zum Kopftuch gibt es nur zwei Verse im Koran. Sie tragen eines und schreiben in ihrem Buch: Unter dem Schleier liegt die Freiheit. Das Kopftuch könne zur Emanzipation beitragen. Wie das? Sie antwortet: Weil es der Philosophie, die hinter diesem Stück Stoff steht, darum geht, Rahmenbedingungen für Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen. Es geht darum, Liebe vor Profanisierung zu schützen und die Verantwortung für Familie und verbindliche Beziehungen zu betonen. Das gilt derzeit vor allem für Männer. Nebenbei entzieht man sich dem Wettbewerb des weiblichen Körpers. Dann die nächste Anmerkung des Journalisten, den sie im Buch als Ausdruck eines Werteverfalls deuten. Woraufhin Hübsch antwortet: Schon junge Mädchen stehen unter Druck, weil sie Schönheitsidealen genügen möchten, weil sie sich Moden unterwerfen. Wir leben in einer sehr oberflächlichen materiellen Welt und schon die Körper und die Reize von Frauen stehen in Konkurrenz zueinander. Entsprechend werden Mädchen und Frauen von Männern betrachtet und zugeordnet. Mit dem Kopftuch sende ich eine Botschaft aus. Reizarm nenne ich das. Ich werde entsprechend stärker als Person wahrgenommen. Völlig verkannt wird eben hier, dass Sexualisierung keine Einbahnstraße ist. Es gilt selbstverständlich, dass natürlich aus feministischer Sicht auch die westliche Beauty-Industrie kritisiert werden kann, samt aller beengenden Schönheitsideale, denen man sich durchaus auch aus inneren Zwängen auch unterwirft. Sexualisierung ist eben aber nicht nur da, wo eine Frau wenig anhat und wo sie entsprechend begafft wird. Sexualisierung ist gerade auch da, wo Frauen Blicke abwehren müssen, weil eben ihr ganzer Körper ein dauernder Quell der Sünde ist. Wo Frauen die Verantwortung tragen dafür, dass Männer keine anstößigen Gedanken kriegen, ja, wo sie sogar dafür verantwortlich sind, dass Männer von ihrer Menschlichkeit überzeugt sind, da ist keine Freiheit. Es mag natürlich auf den ersten Blick, gerade wenn man im Westen aufwächst, erleichternd wirken, wenn man sich diesem Wettbewerb mit anderen Frauen entzieht, wenn man weniger angesehen wird. Diese Freiheit ist aber eben nur eine vermeintliche, da sie eben die Unfreiheit nach sich zieht, beziehungsweise die Last, nicht objektifiziert zu werden. Das heißt also, diese Last liegt immer auf einem selbst, wobei eben das Kopftuch oder das Tragen des Kopftuchs ja auch zeigt, dass man sich der eigenen inhärenten Sündigkeit ja auch bewusst ist. Also dass man ja eben auch weiß, wofür man das Kopftuch eben trägt und dass man weiß, dass man es nur als Frau trägt. Die Zurichtungen des weiblichen Körpers alleine in den Vermarktungsmechanismen westlich-kapitalistischer Gesellschaften zu verorten, kann dann natürlich dazu führen, dass das Kopftuchtragen widerspruchsfrei zur subversiven Gegenstrategie verklärt wird. Interessant wäre natürlich zu wissen, wie Frau Hübsch dann eben mit dieser Argumentationsgrundlage, die sich hier legitimiert, die sie entwickelt, das Kopftuchtragen von Mädchen im Vorschulalter begründet. So, dann Hijab als feministisches Statement, also da gerade, wo es freiwillig getragen wird. Hier habe ich ein Zitat von Rayan Jahin 2014, die auch eher bekannt ist unter ihrem Künstlernamen Lady Betray. Also arbeitet an der Uni, Rapperin, auch Autorin. Sie schreibt in der Missy: Früher war das Kopftuch ein Stigma für die türkische Gastarbeiterhausfrau. Heute tragen es gebildete, modebewusste und souveräne Frauen. Der Inhalt des Stigmas Kopftuch wurde positiv umgedeutet. Das nennt man Selbstermächtigung. Denn viele der jungen Frauen tragen das Kopftuch heutzutage freiwillig. Sie übernehmen dabei nicht stumpf das traditionell behaftete Islamverständnis ihrer Eltern, sondern sie lesen, erkundigen sich und eignen sich ein neues Islamverständnis an. Dabei integrieren sie ihre religiösen Vorstellungen in ihren säkularisierten Alltag in Deutschland. Ja, was ich mich eben bei solchen Statements immer frage, ist eben, ob die Autorinnen solcher bedeutenden Symbole und Parolen sich auch fragen, wieso Männer sich nicht selbst ermächtigen über das Kopftuch. Also, dass da eben überhaupt kein Sinn dafür ist, dass Entscheidungen sind immer von Frauen getroffen werden. Dass die Frauen, die das eben wirklich ohne äußere Zwänge auch tragen können, global eine absolute Minderheit darstellen. Selbst die Frauen, die eben in Ländern ohne entsprechende äußere Zwänge leben, haben oft den Druck in ihren eigenen Communities. Das heißt also, wenn da eine Frau mit dem Kopftuch tragen anfängt, kann es sein, dass ein Dominoeffekt eintritt und dass immer mehr Frauen das Kopftuch auch tragen müssen, weil das Kopftuch jetzt eben ein Distinktionsmerkmal ist. Das heißt also, es trennt gute von schlechten Frauen. Es lässt die Frage aufkommen, wieso denn die schlechten Frauen, die keines tragen, nicht auch lieber gute, ehrbare Frauen werden. Dieser Druck wird in diesen Communities dann oft eben an die ganze weibliche Gemeinschaft weitergegeben. Und es hat eben immer diese äußere Signalwirkung, die potenziell alle Frauen beeinflusst. Ein Kopftuch ist keine unpolitische Privatangelegenheit. Anne Wiezorek sagte dabei letztes Jahr in einem Interview, sie fände Burkinis deshalb super, weil sie für muslimische Frauen ein Emanzipationswerkzeug darstellten. Ein solches Emanzipationsverständnis zeigt eine äußerst beengte Vorstellung dieses Begriffes. Ein Unterdrückungsinstrument mag mir in einem gewissen Rahmen ein wenig mehr Spielraum ermöglichen. Der Freiheitsverlust, der aber einhergeht mit der Affirmation der Sündigkeit des weiblichen Körpers, ist ein weit größerer als das bisschen in augenscheinlicher Freiheit, das mir durch öffentliches Schwimmen ermöglicht wird. So, dann eben auch im Rahmen von Kopftuchdiskussionen das Sprechwortargument. Hier das Zitat von Mädchenmannschaft 2010. In der Diskussion um das Vermummungsverbot in Belgien frage ich mich, wer eigentlich von diesen Gesetzen profitiert. Sind es die Niqab- und Burka-Trägerinnen, die sich nach dem Ablegen der Ganzkörperverhüllung plötzlich in einer ach so emanzipierten Gesellschaft befinden? Oder ist es nicht vielmehr die Mehrheitsgesellschaft, die sich eines unliebsamen Kleidungsstücks entledigt, das ihrer Meinung nach für den gefährlichen Islam und Frauenverachtung steht, ohne dass die Trägerinnen selbst dazu befragt werden? Genau, also da sehen wir schon wieder, dass die Burka hier depolitisiert wird, dass sie eben entsprechend verharmlost wird, dass eben über die Burka generell keine pauschalen Statements gemacht werden könnten, wenn sich nicht im Sinne des Sprechortes auch Burka-Trägerinnen dazu äußern. Gerade unter Konvertitinnen, also solchen, die nicht mit dem Islam aufgewachsen sind, sind hierzulande Burkas auch recht beliebt. Das heißt also, selbst wenn kein unmittelbarer äußerer Zwang besteht, eine Burka zu tragen, so ist es doch hier noch viel stärker als beim Kopftuch beabsichtigt, eine Frau völlig zu entmenschlichen, zu entindividualisieren, sie wörtlich zum schwarzen Loch in der Landschaft werden zu lassen. Es ist keine Freiheit, sich der Unfreiheit hinzugeben und für Feminismus im Sinne einer kollektiven Frauenbefreiung ja auch völlig kontraproduktiv, wenn nur die Stimmen derjenigen Frauen Gewicht haben, die dieser Ideologie ja selbst anhängen. Dann habe ich ein weiteres Zitat zu Sprechort. In den vergangenen Tagen protestieren hunderte muslimischer Frauen, die sich von Femen bevormundet fühlen, mit dem Hashtag MuslimaPride auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Medien. Sie stellten Bilder von sich online mit Plakaten, auf denen "Du brauchst mich nicht befreien, ich bin schon frei" oder "Das Kopftuch ist meine Wahl" stand. Auch in Berlin stand nach dem Femenprotest Musliminnen vor der Ahmadiyya-Moschee. Betül Ulusoy, Initiatorin der Aktion, hielt ein Schild hoch: "Kämpfe für mich, lass mich so sein, wie ich es will, nicht so, wie du es für richtig hältst." Inna Schewtschenko, prominente Feminaktivistin, reagierte darauf in einem Artikel unter anderem mit dem Satz: Wie ihr wisst, haben über die gesamte Geschichte der Menschheit hinweg alle Sklaven bestritten, dass sie Sklaven sind. Auch hier wird eben wieder diese Betroffenheitsrhetorik bemüht, samt eben der Choice-Rhetorik, nämlich dass Hijab, Burka tragende Frauen zwangsläufig besser über die Symbolik dieser Bedeckung Bescheid wüssten. Kritik an diesen Haltungen wird gekontert mit der Behauptung, man wäre eben paternalistisch, man wolle Frauen ihr Leben vorschreiben. Ja, manchmal sogar, dass man mit einer Anti-Kopftuch-Haltung das Patriarchat reproduzieren würde, gerade weil man Frauen vorschreiben würde, wie Feminismus auszusehen hätte. Es bleibt doch hier nur die Feststellung, Feminismus ist anscheinend das, was du draus machst, sodass es letztendlich Milliarden verschiedener Feminismen geben könnte. Man muss es halt eigentlich nur wollen. Dann zum Schluss, damit anknüpfend, habe ich Selbstbestimmung als den höchsten Indikator für Freiheit. Da habe ich das Zitat, auch wieder aus Mädchenmannschaft: Ob man Frauen nun vorschreibt, sich komplett zu verschleiern oder bestimmte Kleidungsstücke verbietet, macht am Ende keinen Unterschied, weil es in das fundamentale Selbstbestimmungsrecht der Frauen über ihren Körper und ihr Erscheinungsbild eingreift. Die Verbotsbefürworter sind auf der gleichen Stufe wie die Burka-Vorschreiber. Im ersten Teil geht es ausdrücklich um die Frauen, die sich aus freien Stücken dafür entscheiden. Dieses Statement macht eben auch wieder die Beliebigkeit, diese Zuspitzung des völligen Einerleis des Choice-Feminismus überdeutlich. Alle Regeln, die weibliches Verhalten in irgendeiner Art reglementieren, unabhängig ihrer Intentionen, sind einfach gleich schlimm. Natürlich darf jetzt darüber debattiert werden, ob ein Burka-Verbot eben sinnvoll ist oder welche Nachteile es damit geben könnte. Aber ein solches bzw. seine Verfechter auf eine Stufe mit dem Burka-Gebot zu stellen, das scheitert allein schon am Abgleich dessen, was die Konsequenzen sind. Denn da, wo eine Missachtung des Burka-Gebotes staatliche, wörtliche Gewalt und auch Verfolgung nach sich zieht, während die Missachtung eines Burka-Verbotes immer nur Bußgeld meines Wissens nach sich zieht. Das, was die Burka symbolisiert, ist eben auch keine Selbstbestimmung, sondern die völlige Absage an die eigene Individualität, an den eigenen Körper, die tagtägliche totale Objektifizierung und Affirmation des Patriarchats. Dankeschön.